بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله alles Lob gebührt Allah, ihn Lob preisen wir, ihn bitten wir um Hilfe und ihn bitten wir um Vergebung und wir besuchen Zuflucht bei Allah vor dem Übel unserer Seelen und vor den Schlechten unserer Taten. Denjenigen, den Allah recht leitet, für den findest du niemanden, der ihn in die Irre leiten könnte. Derjenige, der Allah und seinen Gesandten gehorcht, er ist recht geleitet. Und derjenige, der Allah und seinem Gesandten ungehorsam gegenüber ist, er fügt sich selbst nur Schaden zu und fügt Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt keinen Schaden zu. Allah subhanahu wa ta'ala, wir bezeugen, dass er der einzige Gott ist und dass er den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu den Menschen und den Dschinn entsandt hat, als Warner und Verkünder froher Botschaften. Und kurz bevor die Stunde eintritt, und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir am Tag der Auferstehung diesem edlen Gesandten folgen werden, so dass wir von seiner Hand einen Schluck zu trinken bekommen, so dass wir nach diesem Schluck, den wir trinken werden, aus seiner eigenen Hand, nicht mehr danach durstig sein werden. Und dieser edle Gesandte sallallahu alaihi wasallam war so ehrlich und wahrhaftig, dass er alles, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm angeordnet hat zu verkünden, verkündet hat. Es gibt, wenn man sich bewusst macht, auch Dinge im Koran, die herabgesandt worden sind, die sicherlich nicht einfach gewesen sind, einfach das zu verkünden. Wenn man ein Herz hat und Leuten verkünden muss, dass sie in der Hölle sind, oder dass man Leuten verkünden muss Gesetze, die ihnen vielleicht schwieriger fallen, als es ihnen vorher gefallen ist, dann ist es vielleicht nicht mit einer einfachen Sache, ein Gesetz zu verkünden. Aber dieser edle Gesandte hat niemals etwas für sich selbst behalten, sondern hat immer die Botschaft aufrichtig weitergegeben. Und dazu gehört es, dass Allah ihm offenbart hat, der folgende Inhalt dieses Hadithes. Der Prophet ﷺ hat gesagt, wahrlich, Allah hat auf der Erde wandernde Engel, andere als diejenigen, die mit dem Schreiben der Taten beschäftigt sind. Sie suchen diejenigen auf, die Allahs Gedenken, also Dhikr machen. Und gemeint ist Allahs Gedenken irgendwie, subhanallah sagen, alhamdulillah sagen, Koran lesen, Tafsir lernen, Tawhid lernen, irgendetwas. Sie suchen diejenigen auf, die Allahs Gedenken. Wenn sie Leute gefunden haben, die Allahs Gedenken, rufen sie sich gegenseitig, kommt zu dem, was ihr wolltet. Dann umschließen sie sie mit ihren Flügeln bis zum untersten Himmel. Also bis hinauf bis zum untersten Himmel. Dann fragt sie ihr Herr, obwohl er besser Bescheid weiß als sie. Was sagen meine Diener? Dann sagen sie, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah und verherrlichen dich. Dann sagt er, haben sie mich gesehen? Dann sagen sie, nein, bei Allah, sie haben dich nicht gesehen. Dann sagt er, wie wäre es, wenn sie mich gesehen hätten? Dann sagen sie, wenn sie dich gesehen hätten, würden sie dir noch mehr Gottesdienste verrichten, dich noch mehr verherrlichen und noch mehr lobpreisen. Dann sagt er, um was bitten sie mich? Sie sagen, sie bitten dich um das Paradies. Dann sagt er, und haben sie es gesehen? Sie sagen dann, nein, bei Allah, unser Herr. Sie haben es nicht gesehen. Er sagt, wie wäre es, wenn sie es gesehen hätten? Sie sagen, hätten sie es gesehen, dann würden sie noch mehr darauf harren und noch stärker danach verlangen und es noch mehr begehren. Allah sagt dann, wovor suchen sie Zuflucht? Dann sagen sie, vor dem Feuer. Allah sagt dann, haben sie es gesehen? Dann sagen sie, nein, bei Allah, unser Herr, sie haben es nicht gesehen. Er sagt dann, wie wäre es, wenn sie es gesehen hätten, dieses Feuer? Dann sagen die Engel, dann würden sie noch mehr dafür tun, um davor zu flüchten, und sie würden sich noch mehr davor fürchten. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann mache ich euch zu Zeugen, dass ich ihnen vergeben habe. Und dann sagt ein Engel von ihnen, unter ihnen ist aber der Sohn so. Er gehört gar nicht zu ihnen. Er ist nur gekommen, um etwas zu erledigen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das sind Leute, bei denen diejenigen, die sich dazu setzen, niemals unglücklich werden. Und dieser Hadith ist ein authentischer Hadith, der in Al-Jami' und bei At-Tirmidhi überliefert ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben. Und das ist der Grund, warum wir es versammeln. Und so hoffen wir, dass in jeder Sitzung, in der wir Allah subhanahu wa ta'ala gedenken, unsere Sünden dann vergeben werden. Liebe Geschwister, die heutigen Verse, durch die wir Allah subhanahu wa ta'ala gedenken möchten, sind die Verse 180 bis 185. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ich lese die ungefähre Übersetzung, vorgeschrieben ist euch, wenn sich einem von euch der Tod naht, sofern er gut hinterlässt, ein Vermächtnis zugunsten der Eltern und nächsten Verwandten in rechtlicher Weise zu treffen, als eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. Wer es aber abändert, nachdem er es gehört hat, so liegt dessen Sünde nur bei demjenigen, der es abändert. Allah ist allhörend und allwissend. Wer aber von Seiten eines Erblassers Abweichung oder Sünde befürchtet und zwischen ihnen schlichtet, den trifft keine Sünde. Allah ist allvergebend und barmherzig. O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Vorgeschrieben ist es euch an bestimmten Tagen. Wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Und denjenigen, die es zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Wer aber freiwillig Gutes tut, für den ist es besser. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, eine gleiche Anzahl von anderen Tagen soll er also fasten. Allah will euch Erleichterung, er will für euch nicht Erschwernis, damit ihr die Anzahl vollendet und Allah als den größten Lobpreis dafür, dass er euch recht geleitet hat, auf das ihr dankbar sein möget. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es uns einfach machen, diese Verse zu verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, vorgeschrieben ist es euch, wenn einem von euch der Tod sich naht, sofern er gut hinterlässt, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Und zwar zugunsten der Eltern und so weiter. Vorgeschrieben ist euch, was der Hinweis darauf ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala schon festgeschrieben hat in Allah al-Mahfuz, in der wohlbewahrten Tafel. Wenn sich von einem von euch der Tod naht, sofern er gut hinterlässt, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Wasiyya ist Pflicht, wenn man zum Beispiel Schulden hat oder anvertrautes Gut hat. Also jemand hat entweder Schulden, damit er aufschreibt, wem dieses Geld gehört und bei wem die Schulden beglichen werden müssen nach seinem Tod. Und wenn man jemandem anvertrautes Gut gegeben hat, was er aufbewahren soll, und das muss er sich aufschreiben, damit, falls er stirbt, die Erben wissen, wem sie dieses Gut geben müssen. Vorgeschrieben ist es euch, wenn einem von euch sich der Tod naht. Gemeint ist also, wenn die Anzeichen des Todes eintreffen. Sofern er gut hinterlässt. Wenn man nicht hinterlässt, braucht man kein Vermächtnis machen. Ein Vermächtnis zugunsten der Eltern und nächsten Verwandten. In rechtlicher Weise. Eine Pflicht für die Gottesfürchtigen ist das. Dieser Vers ist abrogiert. Also ist annulliert. Und gilt nicht. Und diese Bedeutung des Verses, die Pflicht, ist aufgehoben. Durch die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Nisa, wo er das Erbrecht festgelegt hat. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das Erbrecht festgelegt hat in Surat An-Nisa, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben gesagt, La wasiyata li warith. Niemandem, der erbt, darf jetzt noch ein Vermächtnis geschrieben werden zu seinen Gunsten. Fertig. Wenn ich Eltern habe oder einen Sohn habe, die erben, und ich sterbe, dann ist festgelegt schon, wer dieses Erbe erhalten wird. Und somit darf ich auf keinen Fall einem Erbenden etwas zu seinen Gunsten schreiben. Ich darf nicht einem Erbenden von mir eben was zu Gunsten schreiben. Denn sonst würden diese Regeln im Surah Nisa keinen Sinn mehr machen. Und Allah legt fest, der Sohn bekommt so und so viel, die Tochter bekommt so und so viel. Und jetzt sage ich einfach, ich gebe der Tochter was dazu. Dann umgehe ich das Gesetz. Ja? Das ist ein Hila. Und das machen wir nicht. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Mufassirin, dass dieser Vers abrogiert worden ist. Und die Ansicht von manchen Mufassirin, wie auch Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, ist, dass die Pflicht dieses Verses bleibt in Bezug auf alle, die nicht erben. Weil es heißt ja im Vers, zugunsten der Eltern und der nächsten Verwandten. Okay, aber es gibt auch Verwandte, die nicht erben. Ja? Und diesejenigen, denen muss man nach einer Ansicht noch ein Vermächtnis, also sie im Vermächtnis etwas Gutes hinterlassen. Das ist die Ansicht von einigen Fassirin. Aber wie gesagt, die Ansicht der Mehrheit der Fassirin ist das, und das ist, wallahu a'lam, offensichtlich die richtigere Ansicht. Aber wie gesagt, gibt beide Ansichten. Weil, was auch darauf hinweist, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam bei Abu Dawud in der Hadith al-Sahih, inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat schon jedem, der ein Recht hat, sein Recht gegeben. Jedem, der ein anderes hat, sein Recht gegeben. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala schon im Koran festgelegt hat, in diesen Versen, zu den Nisa, jedem sein Recht gegeben hat, dann kann man nicht sagen, dass es noch welche gibt, die immer noch ein Anrecht haben. Na, wallahu a'lam. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Mufassirin. Na. Und wenn man, wenn jemand, der stirbt, zum Beispiel im Vermächtnis schreibt, ich möchte, dass in seinem Testament schreibt, ich möchte, dass meinetwegen die Hälfte meines Vermögens gespendet wird, dann wird das nicht ausgeführt. Ja? Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, "Al-thuluthu wa-thuluthu kathir." Das heißt, ein Drittel ist in Ordnung, obwohl ein Drittel schon viel ist. Das heißt, das Drittel ist das Maximal von seinem Eigenvermögen, wo man selbst entscheiden darf, wem es gegeben werden darf, außer denjenigen, die so erben. Ja? Also ich darf maximal mit einem Drittel zum Beispiel eine Moschee bauen oder spenden oder was auch immer damit machen. Und wenn mehr, dann wird das nicht ausgeführt. Ja? Wie wir inshallah sehen werden im Kapitel über das Erbrecht. Oder wenn man zum Beispiel hinterlassen hat im Testament und möchte, dass etwas ausgeführt wird, was verboten ist. Aber es ist alles Kapitel, über die wir inshallah im Fiqh behandelt werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer es aber abändert, nachdem er es gehört hat, so liegt dessen Sünde nur bei demjenigen, der es abändert. Also es kann sein, es kann nicht nur sein, sondern der Tod kommt manchmal nicht wie erwartet, sondern man ist zum Beispiel auf einer Reise und man hat seinen Begleiter bei sich und jemand macht seine letzten Atemzüge und dann hinterlässt ein Vermächtnis und will etwas sagen, was noch ausgeführt werden soll. Und wer das hört, muss natürlich ausführen, wie die Person es gesagt hat. Und wenn er dann irgendwas abändert, dann lasst die Sünde nur auf dieser Person und nicht auf dem Toten, weil Allah gerecht ist. Allah ist allhörend und allwissend, sagt er. Also ist, weil der, eben der Musi ist derjenige, der die Wasiya macht, dieses Vermächtnis hinterlässt, dieses Testament. Der Musi hat nämlich seine Pflicht getan. Dann sagt Allah, Allah ist allhörend und allwissend. Und wieso passt das jetzt zu den Versen vor? Weil Allah ist allhörend, er hört, was dieser Musi gesagt hat, der im Sterben liegt, und er weiß, was der andere abgeändert hat und allwissend. Die Allahs Namen am Ende der Verse haben irgendeinen Zusammenhang immer mit dem, was Allah gesagt hat. Und dass Allah, der will einen daran erinnern, Allah ist allmächtig, und Entschuldigung, hier meine ich jetzt allhörend und allwissend, so kann man niemanden betrügen, außer sich selbst. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer aber von Seiten eines Erblassers Abweichung oder Sünde befürchtet und zwischen ihnen schlichtet, den trifft keine Sünde. Abweichung ist auch hier, wie es auch in der Anmerkung heißt, ungerechte Hinneigung zu einer Seite oder Person. Wenn ich merke, dass derjenige, der im Sterben liegt, ein Vermächtnis hinterlassen will, was irgendwie ungerecht ist, und er möchte irgendeine Person besser behandeln als eine andere Person, und ich merke, dass dieses Vermächtnis vielleicht Unheil stiftet, dann ist es keine Sünde für mich, mit ihm zu diskutieren und ihn versuchen, vom Gegenteil zu überzeugen, wenn ich das mit dieser Absicht getan habe. Um eben, um ihn, wie Allah sagt, oder Sünde befürchtet, oder zwischen ihnen schlichtet. Also er möchte eben diesen Streit, der entstehen könnte, vermeiden. Dann darf man das tun. Indem er eben sagt, dass das nicht gut ist, oder auch beim Überliefern dessen, was der andere gesagt hat, dass man den Erbenden sagt, er hat zwar das und das gesagt, aber haltet euch lieber nicht daran, sondern macht es anders. Und versucht, seinen Einfluss, wirken zu lassen. Allah ist allvergebend und barmherzig. Wenn er so etwas macht, Allah ist allvergebend und barmherzig. O, die ihr glaubt. Allah subhanahu wa ta'ala ruft die Gläubigen. Er ruft uns, warum? Weil wir leben und noch handeln können. Und dieser Koran spricht die Lebendigen an. Und sehr seltsam ist es, dass in manchen Ländern der Koran den Toten vorgelesen wird. Weil die Toten können nicht mehr diesem Ruf entgegenkommen und danach handeln. Und Allah sagt, ja, ayyuhalladhina amanu, und spricht die Lebendigen an. Der Tote, wenn er sowas hören könnte, wäre das höchstens noch eine Qual für ihn und nicht noch eine gute Sache. O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Und das Fasten, was uns vorgeschrieben ist, ist, dass man sich fernhält von zwei Sachen, und zwar der Shahwa, der Gelüste oder der Lust von Al-Batn, von dem Bauch, Magen, Essen, Trinken, gemeint, und Al-Farj, von den Geschlechtsteilen. Das ist Pflicht, dass man sich von diesen Sachen entfernt. Und das ist das Wichtigste beim Fasten. So wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war. Das Pflichtfasten muss zur Nacht beabsichtigt werden, niyat. Pflicht ab der Nacht. Das heißt, wer bei einem Pflichtfasten nicht schon in der Nacht die Absicht gehabt hat, für den gilt kein Fasten. Allahumma illa in einer Situation, wenn man nicht gewusst hat, dass Ramadan ist, dann muss man beginnen zu fasten, sobald man es mitbekommen hat, und man muss einen Tag nicht nachholen. Na, das ist eine Ansicht. Wie ist denjenigen, aber was natürlich das freiwillige Gebet angeht, haben die Fuqaha gesagt, wenn man morgens aufwacht und noch nichts gegessen hat, nichts getrunken hat und nichts gemacht hat, was das Fasten ungültig macht, dann darf man bis zum Wuhr-Gebet noch die Absicht fassen. Darf man bis zum Wuhr-Gebet die Absicht fassen. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages aufgewacht war, ist, und der Hadith ist bei Muslim, und fragte, ob es etwas zu frühstücken gibt, und dann sagte Aisha radiallahu anha eben nein. Und dann faste ich eben. فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ. Dann faste ich eben, und wir suchen Zuflucht davor, eines Tages aufzuwachen und nichts zu essen zu finden. Aber das ist unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und kann man nicht fasten, darf man sein Fasten brechen. Das ist auch eine Erleichterung. Na, aber das wird im Fiqh besprochen, wann man sein Fasten brechen darf und wann nicht. Allah sagt, es ist euch vorgeschrieben, wie diejenigen, die vor euch waren, das Fasten vorgeschrieben war. Und zwar von Adam bis zum Tag der Auferstehung ist den Menschen das Fasten vorgeschrieben gewesen. Und ihr seid eben damit nicht die Einzigen. Also fühlt euch nicht gekränkt, um Muslime, denn ihr seid nicht die Einzigen. Man wendet sich ein bisschen vom Diesseits ab, so dass man mehr dem Jenseits gedenkt, wenn man sich von den Shahwa, von diesen Gelüsten entfernt, und kann dann mehr dem Jenseits sich widmen, Koran lesen, Dhikr machen, beten, die Nachtgebete im Moschee verrichten und so weiter und so fort. Und dadurch gewinnt man an Gottesfurcht. Deswegen sagt Allah SWT, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Denn das ist das Ziel vom Fasten. Du gewinnst an Gottesfurcht. Und wenn du das richtig machst, gewinnst du tatsächlich an Gottesfurcht. Du verrichtest automatisch in diesem Monat mehr Taten, weil du ja auch Sahur machst. In der Nacht vor dem Fajr eine Nahtzeit einnimmst, wie es Sunna ist. Ja? Und weil du fastest und weil du extra betest und so weiter und so fort, automatisch verrichtest du mehr Taten als sonst. Und wenn man auf, man lernt dabei beim Ramadan auf Verbotenes zu verzichten. Denn wenn man sich daran gewöhnt, sogar erlaubten Sachen zu entsagen, Sachen, die halal sind, dann gewöhnt man sich erst recht daran, sich noch vom Verbotenen zu entfernen. Na. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, vorgeschrieben ist euch an bestimmten Tagen. Und das sind nur wenige Tage. Ayyaman ma'dudat. Nur wenige Tage. Allah hat nicht von uns verlangt, Monate zu fasten oder Jahre zu fasten, Alhamdulillah. Sondern nur an bestimmten Tagen. Und wie wir wissen, im ersten Jahr der Hijra, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, war für Ramadan noch keine Pflicht. Sondern es war nur Pflicht Ashura. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erst die Offenbarung erhalten, dass Ramadan Pflicht ist, im zweiten Jahr der Hijra. Erst ein Jahr nach der Auswanderung wurde Ramadan Pflicht und Ashura wurde freiwillig Sunna. Wer von euch jedoch krank ist, auch noch das, am Anfang von Ramadan war es folgendermaßen, wie Allah sagt, wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Das gilt immer noch. Okay? Wer von euch krank ist und krank, was bedeutet krank? Also ist erstmal, Krankheiten sind ein Teil des Lebens. Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass es ein Teil unseres Lebens ist. Und es ist gut für die Gläubigen, denn Allah subhanahu wa ta'ala tilgt dadurch die Sünden. Und das ist praktisch vorgezogen, so dass man nicht im Jenseits zur Rechenschaft gezogen wird. Und der Prophet hat gesagt, لا يزال البلاء بالمؤمن. Das heißt, der Gläubige wird so lange geprüft, حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. Bis er Allah subhanahu wa ta'ala trifft, am Tag der Auferstehung also, und auf ihn lastet keine Sünde mehr. Insofern sind die Guten, der gläubige Mensch hat nur Vorteile von dem, was er leidet in diesem Leben, was ihn eben trifft. Oder sich auf einer Reise befindet, und da ist man nicht krank. Das ist auch eine Erleichterung, weil Reisen ist anstrengend, ein Barmherzig von Allah subhanahu wa ta'ala. Obwohl man reist, alles was sprachlich im Arabisch als Reise gilt, darf man sein Fasten brechen. Und man ist nicht verpflichtet zu fasten, aber das werden wir inshallah im Kapitel über das Fasten reden. Weil es gibt manchmal Situationen auf der Reise, wo man besser fasten soll, und Situationen auf der Reise, wo man nicht fasten soll. Wer eben krank ist oder auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Hat man einfach 3 Tage im Ramadan nicht gefastet, aufgrund Krankheit oder aufgrund von auf einer Reise, dann holt man einfach nach Ramadan, nach dem Eid, diese 3 Tage nach und fertig. Und man muss diese 3 Tage nicht gleich danach nachholen, sondern man ist auch nicht verpflichtet. Also man kann auch später nachholen. Man hat ungefähr 1 Jahr Zeit. Wenn man das ganze Jahr nicht fasten würde und bis der nächste Ramadan sogar eingetroffen ist schon, dann müsste man einfach eine Sühneleistung machen und die 3 Tage fasten. Das heißt, man hat also ein Jahr praktisch Zeit, sein Fasten nachzuholen. Wenn man 10 Tage nicht gefasst. Ja, holst du 10 Tage nach. Ganz einfach, ja. Die gleiche Anzahl, wie Allah sagt, gleiche Anzahl, die du nicht gefasst hast, holst du einfach nach. Fertig. Und du musst nicht hintereinander nachholen. Musst du nicht. Nur du solltest, wenn du angefangen hast, einen Tag zu fasten, auch diesen Tag zu Ende machen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und dieser Vers, der war am Anfang des Islam. Am Anfang der Pflicht des Fastens. Und denjenigen, die es zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Das heißt, diejenigen, die es nur schwer zu leisten vermögen, eben das Fasten, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Und das war am Anfang des Islam, weil das Fasten für sie noch nicht eine Gewohnheit war und zwar anstrengend für sie. Und wie vieles im Islam ist, sind die Gesetze schrittweise gekommen. Sie mussten nicht fasten. Wer sich leisten konnte, stattdessen einen Armen zu speisen, der durfte das tun. Und musste nicht fasten, wenn es ihm anstrengend fiel. Das war am Anfang der Pflicht vom Ramadan. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer aber freiwillig Gutes tut, für den ist es besser. Wer aber freiwillig Gutes tut, für den ist es besser. Wie viel muss man speisen? Man muss ungefähr, wie sagt man, ein Viertel Sa' oder einen halben Sa' an Datteln, Getreide, Gerste oder ähnliches geben. Sa' haben wir gesagt, ist nichts anderes als 4 Amdad und ist der Plural von Mud. Ein Mud ist eine Handvoll von etwas. Und 4 davon sind 4 Amdad. Also 4 Hände voll nimmt man auf Arabisch 4 Amdad. Und das ist ein Sa'. Und die Hälfte davon sind 2 Hände voll, 2 Mud. Oder ein Viertel oder eine Hand, eben eine Handvoll. Weil das ist ungefähr das, was ein Mensch pro Tag isst. Okay, deswegen soll man für jeden Tag, den man nicht gefastet hat, muss man dann einen Armen speisen. So war es am Anfang der Offenbarung. Also Anfang Offenbarung des Ramadan hatte man die Wahl, wenn es einem schwer fiel. Okay? Dieses ist aber abrogiert worden. Durch die Aussage Allahs, wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Und somit war es Pflicht für alle. Die Erlaubnis blieb natürlich selbstverständlich noch für denjenigen, der sehr alt ist und der nicht fasten kann, aus gesundheitlichen Gründen nicht fasten kann, oder derjenige, die Frau zum Beispiel, die schwanger ist, darf ihr Fasten brechen, wenn sie Angst hat, dass sie dadurch leidet oder ihr Kind dadurch leidet. Allerdings, wenn sie, haben die Fuqaha gesagt, ihr Fasten bricht, weil sie Angst um sich selbst hat, dann muss sie einfach nur die Tage nachholen. Wenn sie allerdings ihr Fasten bricht, weil sie Angst um ihr Kind hat, dann muss sie die Tage nachholen und für jeden Tag einen Armen speisen. Beides besser. Nee, für sich selbst. Wieso zwei Personen? Eine Person. Für sich selbst. Für Stillen gibt es da was? Für Stillen ist das Gleiche, ja. Die gleiche Regelung. Wer aber freiwillig Gutes tut, das heißt mehr gibt als nur diesen halben Sa' oder Viertel Sa' an Essen, der für den ist es besser, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Für den ist es besser. Na. Und Allah sagt, und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Wie gesagt, es ist noch freiwillig gewesen für die noch nicht gewohnt waren. Es ist also besser als der Ersatz, der am Anfang erlaubt war. Aber wenn eine Krankheit solch unheilbar ist, oder man sehr alt ist und es einem sehr schwer fällt zu fasten, und man nicht die Hoffnung hat, dass die Krankheit geheilt wird und man auch logischerweise aufgrund all das wahrscheinlich nicht mehr jünger wird, ja, dann darf man stattdessen einen Armen speisen und braucht nicht zu fasten und sonst nichts zu tun. Das sind die Leute, die sehr alt sind. Insofern, Alhamdulillah, hat niemand im Islam eine Ausrede und irgendwie sagen kann, ich kann nicht den Islam annehmen, weil es mich zu anstrengend ist. Es gibt immer für jeden Situation eine Ausnahme. Und jemand, der kein Geld hat und sich nicht leisten kann, dem entfällt auch die Speisung des Armen. Was soll man denn ihm auflegen, wenn er nichts hat? Na. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist. Der Monat Ramadan ist der 9. Monat des islamischen Kalenders. Und Ramadan bedeutet auf Arabisch, kommt vom Wort Ramda und bedeutet Shiddatul Har, das heißt die starke Hitze. Starke Hitze. Und Allah sagt jetzt hier, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Koran in einer Nacht herabgesandt worden ist? Weil, und auf der anderen Seite wissen wir doch, dass der Koran auf etwa 23 Jahre lang verteilt wurde zum Propheten herabgesandt worden ist. Und zwar ist es so, wie Ibn Abbas radiallahu anhuma uns mitgeteilt hat, wudi'a fi bayt al-izzati fi sama'i dunya. Das heißt, dieser Koran wurde in dieser Nacht, in dieser Laylat al-Qadr, in das Haus der Allmacht, Bayt al-Izza, im untersten Himmel gesetzt. Der ganze Koran, genau. فَجَعَلَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Und dann ist Jibril eben schrittweise zum Propheten صلى الله عليه وسلم hinabgestiegen mit diesem Koran. Der Hadith ist sahih bei Ibn Majah. Also der, Entschuldigung, Ibn Hajar. Entschuldigung, Ibn Hajar sagte, der Sanad ist sahih. Ibn Hajar sagte, der Sanad ist sahih. Als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung, zwar für alle Menschen, verschiedene Arten der Rechtleitung in allen Angelegenheiten. Der Koran, Allah SWT hat uns nicht nur mitgeteilt, wie wir in einer Angelegenheit rechtleiten sind, sondern für das ganze Leben. Der Islam ist eine Scharia, die komplett ist für jede Lebenssituation, nicht nur für eine, sondern für alle. Und für alles gibt es eine Leitung, eine Rechtleitung, auf der wir uns, auf der wir wandeln können. Koran alles ist am Koran Rechtleitung. Sowohl die alle Verse, sowohl die deutlichen als auch die mehrdeutigen. Alles sind eine Rechtleitung. Insbesondere die klaren Beweise, nämlich die eindeutigen Verse. Bayyinatin min al-Huda, die klaren Beweise der Rechtleitung. Und der Unterscheidung, als und zur Unterscheidung ist der Koran herabgesandt worden. Unterscheidung von was? Von Kufr und von Iman. Denn der Koran ist wie ein Maßstab, an dem man erkennen kann, ich erfülle die und die Kategorie eines Gläubigen, also gehöre ich mehr zu dieser Richtung. Und wenn man sich erkennt in einer anderen Kategorie, dann weiß man, dass man gewarnt ist durch den Koran. Koran ist eine Warnung oder eine Frohbotschaft. Warnung für den Frevler, er weiß, was sein Ende sein wird, und Warn und Frohbotschaft für den Gläubigen, denn ihm ist das Paradies versprochen worden. Und deswegen, das Gute am Koran ist, man kann sich nicht selbst betrügen. Man kann sich nicht selbst betrügen. Jeder weiß, wenn der Koran liest, zu welcher Kategorie er gehört. Gehört er eher zu den Gläubigen oder eher zu den Ungläubigen? Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der Monat Ramadan tritt durch einen Zeugen ein. Wenn ein Gläubiger, vertrauenswürdiger Muslim den Neumond gesehen hat, in der letzten Nacht von Schaban, dann ist der nächste folgende Tag Ramadan. Und ist Pflicht für die Muslime zu fasten. Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Wer jedoch krank ist, und das ist der Teil, der abrogiert hat. Das ist der Nasikh-Vers. Das heißt, der Vers, der den anderen Vers abrogiert hat. Vorher hieß es, und diejenigen, die es zu leisten vermögen, oder die es nicht zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Aber dieser Vers hat dann gesagt, wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Ausnahme wird jetzt wiederholt. Achtung. Wer jedoch krank ist, wird sich auf einer Reise befindet, eine gleiche Anzahl von anderen Tagen. Warum hat Allah das wieder gesagt? Warum hat er das wiederholt, was vorhin schon gesagt worden ist? Damit man nicht denkt, dass der Vers vorhin auch abrogiert ist und auch, dass sich Abrogation an Nasr bezieht, auch auf die Krankheit und jemand, der sich auf einer Reise befindet. Das ist der Sinn. Also jede Wiederholung hat einen Sinn. Also Allah hat das nochmal betont. Und dann sagt er noch zusätzlich noch eine weitere Betonung, dass dieses Fasten ist nicht, um euch zu strafen, sondern es ist gut für euch. Allah sagt, Allah will für euch Erleichterung. Er macht es euch leicht, wenn ihr krank auf Reise seid oder Angst, die Frau hat Angst um ihr Kind oder um sich selbst, braucht sie nicht fasten, sondern muss einfach nur nachholen, sobald sie kann. Er will für euch nicht Erschwernis. Nochmal eine Betonung. Also das sind mehrere Betonungen hintereinander. Erste Betonung, er sagt Allah SWT, wenn ihr auf einer Reise krank seid, holt ihr einfach die Tage nach. Nachher sagt er es nochmal, damit man nicht denkt, es abrogiert ist. Dann sagt er, Allah will für euch Erleichterung. Dann sagt Allah SWT, er will für euch keine Erschwernis. Das Gegenteil, also es ist schon mehrfach klar gemacht worden, dass das Fasten für uns gut ist und nicht für Allah SWT, sondern nur zu unseren eigenen Gunsten. Allah will für euch keine Erschwernis, wie zum Beispiel das Fasten auf einer Reise. Wenn er wollte, hätte er uns auferlegt. Wenn er wollte, hätte er uns das Fasten auf der Reise auferlegt. Und der Prophet hat gesagt, Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Das heißt, macht die Dinge leicht und macht sie nicht schwer und macht und verkündet frohe Botschaft und schreckt nicht ab. Nur die Hadith nicht falsch verstehen, sondern die Religion an sich ist leicht und einfach. Und deswegen dürfen wir es den Leuten nicht schwer verkaufen, die Religion. Denn die Religion müssen wir so darstellen, wie sie ist. Einfach. Und die Gesetze sind klar und eindeutig. Aber man darf sie nicht noch extra leicht machen, die Religion, sondern sie ist leicht, Alhamdulillah, wie sie ist. Na. Er will für euch nicht Erschwernis. Damit ihr die Anzahl vollendet, also er will, dass ihr die Anzahl vollendet und Allah als den Größten lobpreist, und zwar mit den Worten Allahu Akbar, Allah ist am Größten oder Allah ist größer, und zwar sobald man den Neumond von Shawwal, den Monat nach Ramadan, gesehen hat, bis zum Eid-Gebet, bis der Imam zum Eid-Gebet geht, sagt man den Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Damit ihr die Anzahl verändert und Allah als den größten Preis dafür, dass er euch recht geleitet hat, auf das ihr dankbar sein möget. Und das ist, wofür wir Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sind. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, man qama, oder in einer Version man sama, Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Das beweist, der Hadith ist sahih, beweist, dass das Fasten für uns gut ist, nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Er braucht das nicht. Wer Ramadan fastet, an ihn glaubend, das heißt an all das, was dort passiert ist, die Verse gerade erwähnt haben, ja, Absendung des Koran und anderes, wer an diesen Ramadan fastet und an ihn glaubend fastet, wahtisaben, das heißt und strebend nach der Belohnung, verlangend nach der Belohnung, die Allah subhanahu wa ta'ala für die gläubigen Diener diesen Monat Fasten bereitet hat, rufira lahum ma taqaddama min dhanbihi, dem werden seine vergangenen Sünden alle vergeben. Und der Prophet s.a.w. hat uns auch überliefert, auch mitgeteilt, dass die Schriftblätter unzilat Suhufu Ibrahim awwala laylatin min shahr Ramadan. Das heißt, die Schriftblätter von Ibrahim sind in der ersten Nacht vom Monat Ramadan herabgesandt worden. Wa unzilat at-Tawrah li sittin madat min Ramadan. Und die Tora wurde herabgesandt, nachdem 6 Tage von Ramadan schon verstrichen waren. Wa unzilat al-Injil لثلاث عشرة مضت من رمضان. Und das Evangelium von Isa also wurde herabgesandt, nachdem 13 Tage von Ramadan schon vergangen waren. وأنزل الزبور لثماني عشرة خلفاء من رمضان. Das heißt, die Psalmen wurden herabgesandt, oder die Psalmen wurden herabgesandt, nachdem 18 Tage von Ramadan schon verstrichen waren. وأنزل القرآن لأربعة وعشرين خلفاء من رمضان. Und der Koran wird herabgesandt nach 24 Nächten von Ramadan. Und der Hadith ist Hassan. Und der Prophet s.a.w. sagte auch, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Das heißt, wenn Ramadan gekommen ist, sind die Toren für das Paradies eröffnet und die Tore für die Höllen sind geschlossen. Und die Shayatin, die Satane, werden in Ketten angelegt. Und der Hadith ist bei Muslim. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.